Doch, ich weiß es. Und Sie wissen es auch. Aber sie war ganz anders. Sie war groß und schwer, eine einfache Frau. Wenn man sie sah, dachte man an Milch und mehlige Hände und Schrubber und Masern und Keuchhusten. Sie war ein Musterexemplar von Mutter. Verzeihen Sie die Unordnung hier. Das nennen Sie Unordnung? Ich bin heute noch nicht zum Aufräumen gekommen. Bitte nehmen Sie doch Platz, Mr. Wie sagten Sie da? Gardiner. Mr. Gardiner, bitte. Danke. Trinken Sie eine Tasse Tee mit mir. Ich habe mir gerade Tee aufgegossen. Oh ja, gerne. Bitte. Danke. So. Also, was kann ich für Sie tun? Tja, ehrlich gesagt, ich weiß es selbst nicht. Das ist dann aber schwierig. Ja. Verkaufen wollen Sie nichts? Nein. Nein. Aufkaufen auch nicht? Großvateruhren für die Amerikaner oder derartiges? Nein. Aber Sie wissen sicher, dass Sie bei mir an der richtigen Adresse sind. Oh ja, ich wollte zu Miss Louisa Matthews. Die bin ich.